Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute spreche ich über ein interessantes Thema, wie Musik unsere Emotionen beeinflusst, warum hören wir traurige Musik, wenn es uns schlecht geht und wie reagiert unser Gehirn darauf. Die Antworten gibt es jetzt. Musik beeinflusst unser Gehirn auf Wegen, die wir manchmal gar nicht bewusst wahrnehmen. Ein gutes Beispiel dafür ist das Paradox der teuren Musik. Teure Musik zeichnet sich durch Merkmale wie langsam Tempo, weiche Noten und Molltonarten aus, bietet aber seltsamerweise oft ein Gefühl von Trost und Entspannung. Anstatt einfach nur Kummer zu übertragen, sorgt traurige Musik eher für ein beruhigendes Erlebnis. Sie hilft uns effektiv dabei, Trost zu finden, obwohl viele fälschlicherweise glauben, ihr einziger Zweck sei es, uns traurig zu machen. Das Breckwämer-Modell wurde entwickelt, um alle Ursachen der emotionalen Beeinflussung an Licht zu bringen. Es identifiziert 8 verschiedene Wege, über die Musik Emotionen auflöst. Hirnstammreflex, rhythmische Mitgehen, evolutive Konditionierung, Ansteckung, visuelle Vorstellung, episodische Gedächtnis, musikalische Erwartung und ästhetische Beurteilung. Hier sind einige Beispiele. Der Hirnstammreflex reagiert auf Laufstärke, während sich das rhythmische Mitgehen mit dem Takt synchronisiert und die emotionale Ansteckung versucht, die Gefühle des Songs nachzuempfinden. Die visuelle Vorstellung erzeugt Bilder in unserem Kopf, die wir mit dem Lied verknüpfen, während das episodische Gedächtnis Nostalgie auslöst, die mit einer persönlichen Erinnerung verbunden ist. Menschen nutzen diesen Einfluss der Musik auf ihre Gefühle ganz aktiv. Man nennt dies emotionale Selbstregulation und sie kann bewusst oder unbewusst geschehen. Die Hauptanwendungen sind Ventilation, um Wut abzulassen, Validierung, um mit Einsamkeit oder Stress umzugehen, und Modulation, um den Geist für eine Aufgabe zu motivieren. Hierfür gibt es einen Grundsatz, das sogenannte ISO-Prinzip. Es besagt, dass man Musik zunächst der eigenen Stimmung anpassen soll, da das bloße Erzwingen einer anderen Stimmung meist nicht so einfach funktioniert, wie man denkt.